Podcast Nummer 47. Ich bin Timo und mit mir dabei ist Christopher. Und wir sprechen heute wieder über Spiele, Sachen aus der Spielebranche und so weiter und so weiter und so weiter. Genau. Ich muss mir da irgendwann was ausdenken, was dann cool klingt. Kannst du was erzählen, was uns heute Nacht widerfahren ist oder wie auch immer? Ja, heute Nacht, also eigentlich heute Nacht, mir ist es irgendwann erst heute Morgen klar geworden, als ich natürlich aufgewacht bin und die E-Mail entsprechend gesehen habe. Wir wurden jetzt auch zusätzlich zur Gamescom, wurden wir auch akkreditiert für die GDC, die ja wie immer sich einen Tag überschneidet und aber generell halt vor der Gamescom stattfindet. Das heißt, wir werden von Montag an gleich was zu tun haben und da ein bisschen rumstreuen und auch mal da natürlich dann mehr international unterwegs sein. Ist ja mehr, wie soll ich sagen, ausländisch organisiert als hier von irgendwie deutschen Organisatoren. Oh Gott, das rede ich mich gerade um Kopf und Kragen. aber kurz gesagt, wir sind auf der GDC zusätzlich zur Gamescom. Genau, also Montag, Dienstag werden wir somit irgendwas Neues, also wieder was Neues erleben, was wir letztes Jahr noch nicht über uns ergehen lassen konnten, sagen wir es so. Ich frage mich halt nur, inwieweit wir da eine Daseinsberechtigung haben auf der GDC. Ich meine, gut, Presse generell, ja. Aber ich frage mich halt, was wir damit anfangen. Ja, wir werden es sehen. Da wir ja noch nie auf keiner GDC waren, ich meine, die gibt es ja im Jahr über verteilt. Ich glaube, gab es nicht sogar letztes Mal irgendwann mal in Frankfurt oder zumindest was Ähnliches. Ich weiß gar nicht mehr. Irgendwas Ähnliches auf jeden Fall. Ich meine, die GDC gibt es ja auf der ganzen Welt. Die gab es ja auch dieses Jahr in Los Angeles, glaube ich, oder San Francisco. Ich weiß es gar nicht mehr. Auf jeden Fall in den Staaten gab es ja auch die GDC. Jetzt ist sie hier in Köln. Wie gesagt, kurz vor der Gamescom. Steht GDC, um es mal auszusprechen, ist halt die Games Developer Conference. Das heißt, hauptsächlich eigentlich für Leute aus der Branche, für die Branche, in der Branche, also weniger jetzt sowas für unsere Zuhörer oder unsere Leser vom Blog, sondern mehr was für interne Leute, um sich gegenseitig mal zu sehen, abzusprechen und was weiß ich. Aber wird bestimmt trotzdem cool und vielleicht kriegt man ja trotzdem irgendwas Neues, Cooles mit, was vielleicht nicht auf der Gamescom gezeigt wird. Chancen stehen zwar weniger gut dafür, aber wird bestimmt trotzdem sehr interessant, dort mal vorbeizuschauen. Denke ich auch. Ich bin gerade auf der Homepage von der GDC Europe, beziehungsweise generell von der GDC, und sehe gerade, Crytek ist ein Platinum-Sponsor. Ist ja auch hart, oder? Naja, ich meine, die gehören ja mit zu den größten, wahrscheinlich größten Entwicklern Europas, von daher ist es kein Wunder. Wahrscheinlich, eigentlich müsste Ubisoft auch dabei sein. Ja, steht zumindest jetzt nicht aufgeführt als Sponsor dabei. Obwohl Ubisoft wahrscheinlich auch vielleicht doch schon wieder zu hoch ist, um nur vor Europe zu stehen, aber ist ja nicht so wichtig. Ja, es gibt lustigerweise auch 5 Gründe, warum man bei der GDC Europe teilnehmen sollte. Okay. Top-Level-Sessions und Keynotes. Ja, auf die Keynotes freue ich mich wirklich. Auf die Keynotes würde ich mich auch freuen, wenn ich überhaupt schon mal einen Plan hätte, was das da geht. Ich bin noch gar nicht wieder informiert. Ja, das ist das Problem. Es gibt irgendwie, habe ich noch nichts gesehen. Ja, gut. Aber es gibt ein Schedule-Bilder, habe ich gerade gesehen, für die Conference. Da kann man sich alles zusammenbauen. Ich hoffe nur, dass es halt dieses Jahr ist. Von diesem Jahr schon, aber. Oder ob das noch vom letzten Mal ist, das glaube ich nicht. Steht ja 2011. Ja, wir werden es erleben, auf jeden Fall. Genau. Ich denke, da wird auch die meisten Sachen erst hundertprozentig in Stein gemeißelt sein, so 2 Wochen vorher, wie es auch bei der Gamescom sein wird, wo dann auch alles mal alles fest ist, so wer da sein wird und wo man Interviewtermine abgreifen kann. Vielleicht kriegen wir ja, ich meine, das bietet für uns mehr Chancen, da mit Entwicklern zu sprechen. Da nicht so viele Leute rumgeistern, hat man da vielleicht die Möglichkeit, schon vorher mit gewissen Entwicklern zu sprechen, die vielleicht auf beiden Konferenzen sind oder vielleicht nur auf der einen, wer weiß, muss man mal schauen. Mhm. Wobei ich denke, dass wir nur auf der Gamescom die Möglichkeit haben werden, irgendwie was zu testen oder so. Ich weiß nicht, wie das bei der GDC ist, aber Bei der GDC wurden, also ich weiß, kennst von der jetzt von der amerikanischen, da wurden auch Sachen vorgestellt und du konntest Sachen testen und spielen, das war aufgebaut. Weil die Leute wollen ja auch ihr Zeug zeigen. Ich meine, das Einzige, was du mit Spielen wirklich gut machen kannst, ist ja, klar. In dem Sinne präsentieren, dass du Leute mal anspielen lassen kannst oder sowas. Ja. Oder zumindest zeigen, dass die das vorspielen oder was. Ja, klar. So eine Tech-Demo oder so. Ja, wollen wir mal sehen. Ja, ich freue mich auf jeden Fall drauf. Ich finde es cool. Ich hatte es, wie gesagt, schon komplett vergessen, dass wir überhaupt uns da angemeldet haben. Ja, ich umso auch. Überraschter war ich, dass wir heute da die Nachricht bekommen haben. Ich auch, ich auch. Tja, gut. Nach dem kleinen Intro starten wir am besten direkt in die Themen. Genau. Würde ich vorschlagen. Ich starte direkt mit meinem, und zwar geht es um Duke Nukem. Klar, wir wollen jetzt hier nicht weiter darauf eingehen, ob das Spiel gut oder schlecht ist, bla bla. Die Wertung zerteilen sich ja da, das hatten wir ja schon letzte Woche. Da habe ich auch noch den Nachtrag zu letzter Woche, wo wir ja auch über die PR-Abteilung gesprochen haben, die da Reviewer, also Verlage, Blogger oder was weiß ich, alle Leute, die halt das Spiel getestet haben, abstrafen wollte, die denen nach ihrer Meinung nach eine unrechte, schlechte Note gegeben haben, indem sie keine Pressemuster mehr bekommen. Das wurde ja auf Twitter direkt von der PR-Agentur da rausposaunt. 2K Games hat direkt darauf reagiert und hat natürlich bekundet, dass sie damit nicht einverstanden sind und direkt die PR-Agentur gefeuert. Echt? Ja. Wow. Ja, das ist ja richtig hart. Ja gut, aber die hat noch keine andere Wahl. Ich meine, ja, klar. Wie reagierst du sonst darauf? Muss ja irgendwie reagieren. Ja. Deswegen, also, dumme PR-Agentur, richtiges Verhalten von 2K Games an der Stelle, um sich noch ein bisschen zu warten. Ich meine, 2K Games ist ja trotzdem stolz auf den Duke. Sie wollen ja jetzt mehr den Duke in ein ganzes Franchise umwandeln. Nicht nur in Spiele, sondern auch in andere Dinge. Also die wollen das noch ein bisschen weiter ausbauen. Denen scheinen die schlechten Kritiken, die es zum Teil gibt, von nicht zu stören. Mir würden sie zu denken geben. Echt? Die wollen noch weitermachen? Die wollen auf jeden Fall weitermachen. Ja, die sind ganz überzeugt von dem Duke. Hallo, ich habe jetzt, das letzte hat mich noch jemand gefragt, ob das denn jetzt der letzte Duke war und etc. und ob man noch was davon hören wird. Und ich habe meiner Meinung nach gesagt, ja, das wird wahrscheinlich das letzte gewesen sein, was man vom Duke gehört hat, und das war's. Ja, sie haben in einem offenen Erzählungsstand bekannt gegeben, dass sie das Duke-Universum, das Duke Nukem-Universum ganz toll finden, da auf jeden Fall mehr machen wollen. Nicht nur Videospiele, also auch wahrscheinlich, keine Ahnung, Merchandise noch viel machen werden. Brettspiele. Ja, genau, das 4 gewinnt für den Duke. Mensch, ärgert den Duke nicht oder sowas. keine Ahnung. Vielleicht auch in die Richtung von Kinofilmen. Ich meine, warum nicht? Ich meine, es gibt genug abgedroschene Kinofilme, die irgendwie Erfolg haben. Da könnte den Duke genauso irgendwie in die Bresche schießen. Mhm. Und um weiter zu vergehen, von wegen, ob noch was vom Duke kommt, es wird ja auf jeden Fall das 3D-Remake kommen von Duke Nukem 3D. Also, das Duke Nukem 3D-Remake wird kommen, also nicht in 3D, sondern, man weiß schon, der Duke Nukem 3D-Teil, der Vorgänger von Forever, den wird es ja als Remake geben unter dem Titel Duke Nukem 3D Reloaded. Wird zurzeit von einem dänischen Studio entwickelt. Die haben das okay von Gearbox bekommen, dass sie das machen dürfen. Das Studio nennt sich Interceptor Entertainment. Das ist praktisch ein Modding-Team gewesen, soweit ich das richtig hier mit zusammengeklaut gesucht habe. War das mal ein Modding-Team gewesen, die halt sowieso schon an der Mod für Duke Nukem 3D gearbeitet haben, um sie mit besseren Grafiken und allem drum und dran. Sollte unter dem Namen Duke Nukem Next Gen erscheinen. Jetzt machen sie es halt hochoffiziell unter dem Banner oder mit Erlaubnis von Gearbox. Bringen sie halt, also entwickeln sie jetzt an Duke Nukem 3D Reloaded und haben auch gesagt, sie wollen nicht nur irgendwie das Spiel einfach nur mit besseren Grafiken rausbringen, sondern auch an gewissen Stellen die Spielmechaniken verfeinern, verbessern und das Spiel einfach so aufbauen, als ob es heute gebaut werden würde. Nicht einfach nur nachbauen, sondern einfach auch den gewissen Standards anpassen. Bin ich gespannt, wie sie das machen, weil selbst Duke Nukem Forever entspricht nicht allen Standards der heutigen Spiele. Bin mal gespannt, ob sie das besser hinkriegen. Bin ich gespannt drauf, auf jeden Fall. Also. Ja, hört sich auf jeden Fall schon mal nicht schlecht an, aber inwieweit das das Ganze vorantreibt, ist natürlich wieder die andere Frage, ne? Ja, auf jeden Fall. Also, klar, sie haben ja gesehen, dass ich, ich gehe immer stark davon aus, sie wissen selber, dass das Duke Nukem Forever Spiel eher wear ist. Ich meine, das gibt Kritiken von hochklassigen Magazinen oder Zeitschriften oder Blogs, sowas wie Edge oder Eurogamer, die den Dingern nicht mehr als 30% Wertung geben von 100 oder 30 Punkte Wertung von 100. Ja. Und One-Up Games, die jetzt die ich glaube, die tiefste Wertung, die ich je gesehen habe, die es überhaupt geht, 0 Punkte gegeben haben von 100. Wow. Als das eins der schlechtesten Spiele aller Zeiten abgetan haben. Ich meine, so Sachen muss man sehen. Die sehen ja, die sehen auch 2K Games und sowas und Gearbox, aber die User-Wertung dagegen sind halt genau komplett umgekehrt, weil da genug Fanboys drunter sind, die halt den Duke hochhalten werden und wahrscheinlich auch den dann das 3D Reloaded Remake Dingbums da auch aus den Händen reißen werden. Na klar. Von daher, wahrscheinlich. Ich meine, die Verfechter wird es immer geben, ja. Klar, und momentan gibt es halt noch genug, gibt's noch halt noch genug Verfechter, um an diesem Franchise einfach festzuhalten. Na klar. Ich denke, dass es sich auch viele wünschen, ja, von denen, die jetzt, die haben, einige haben ja so lange auf den Duke gewartet, jetzt 14 Jahre lang. Die würden sich freuen, wenn es jetzt die nächsten paar Jahre immer noch wieder was gibt, ja. Ja, klar, und wie gesagt, allem Anschein nach, es soll so sein. Ob sich das vielleicht am Ende wieder im Sand verläuft, wie vor 14 Jahren, man weiß es nicht. Ja, es kann alles möglich, aber dem das sieht so nach aus. Und für denjenigen, der vielleicht sich erstmal ein Bild machen will und vielleicht den Duke noch nicht antesten konnte, es gibt jetzt endlich die Demos, die es eigentlich nur für die Leute gab, die vorbestellt haben, vor der Duke-Version, gibt es jetzt auch zum kostenlosen Download für PS3 und Xbox 360, PC-Gamer. Da hat sich noch nichts getan in Sachen der Demo, aber die Konsolenbesitzer können schon mal sich jetzt alle die Duke-Demo laden und mal selber antesten, falls man noch nicht dazu gekommen ist, weil man vielleicht noch unentschieden war, weil alles so kontrovers ist und sowas. Dann kann sich jetzt jeder für sich selbst entscheiden und testen. Das würde ich auf jeden Fall empfehlen. Und dann würde mich mal interessieren, was ihr davon haltet und einfach an uns dann wieder. Ja, ja genau. Ich glaube, das war auch die andere Frage, die mir auch gestellt wurde, ob die jetzt alle 14 Jahre was rausbringen oder ob die es doch schaffen, früher etwas rauszubringen, wenn überhaupt. Ja, ja, das ist der normale Entwicklungsrhythmus für ein Duke Nukem-Spiel. Alle 14 Jahre kommt eins. Alle 14 Jahre, ja. Das wäre doch mal gut. Gott sei Dank ist es bei Bioshock Infinite nicht so. Ja, oder bei Teilen von bei anderen Shootern oder bei anderen tollen Shootern wie zum Beispiel Max Payne. Huh? Huh? Ja, genau. Wobei man da sagen muss, Max Payne, das ist echt schon mal nächste Dings. Huh? Ja, genau, Max Payne. Bleiben wir bei Max Payne. Rockstar Games. Timo, wir beide sind, oder du bist ja auch so oder so großer Verfechter von Rockstar. Ja, ja, also ich bin leicht angetan von ihren Spielen, ja. Ja, leicht ist untertrieben, würde ich fast sagen. Ich meine, sie haben eins der, ich würde sagen, der prägendsten Spiele auf den Markt gebracht ever, ja. Man denke da an GTA. Ja, auf jeden Fall. Das hat alles revolutioniert, ja. Vor allem jeder Gamer kennt GTA. Es gibt, glaube ich, kein Gamer, der nicht mindestens irgendeinen Teil gespielt hat. Und wenn es nur der allererste war. Und selbst wenn es nur der allererste war. Klar, aber war der allererste, der war ja nicht schon, war der allererste von Rockstar? Nee, ne? Ich glaube, der ging noch unter 2K Games online, aber 2K Games gehörte zu Rockstar. Mhm. Das kann natürlich sein. Umgekehrt natürlich, Rockstar gehört zu 2K Games. 2K Games sind ja die Großen. Ja, aber nichtsdestotrotz, wie gesagt, eines der prägendsten Spiele überhaupt für den Gaming-Markt. Ja, mit Max Payne 1 und 2 haben sie natürlich auch schon eine Bombe wieder fallen lassen. Ich meine, der erste war auch eines der besten Spiele, die ich auf der PlayStation gezockt habe, könnte man sagen. Zählt auf jeden Fall zu meinen Top 10. Ich wüsste jetzt nicht genau, wo ich es einordnen sollte, aber ist in meinen Top 10. Ich glaube, Max Payne 1 war mein erster Third-Person-Shooter, glaube ich. Echt? Ich erinnere mich zumindest an keinen davor. Ja, ich wüsste es gerade auch nicht. Resident Evil? Viel First-Person-Shooter. Ich habe Resident Evil nie gespielt, deswegen keine Ahnung. Ich hab zwar Silent Hill gespielt, weiß jetzt gar nicht, ob Silent Hill jetzt älter ist, aber Silent Hill ist nämlich auch kein Third-Person-Shooter in dem Sinne. Nö. Nee, kann ich nicht sagen. Nö, also ich glaube, ich sag jetzt einfach mal, dass Max Payne 1 mein erstes Ding war. Wenn nicht, werde ich wahrscheinlich irgendwann dafür verbrannt und gehasst und gehetzt. Aber ist egal. Ja. Erzähl mal Max Payne. Auf jeden Fall, genau. Den zweiten hast du ja noch gezockt, ich habe den zweiten schon nicht mehr gezockt. Aber es sollte schon 2009 sollte ja schon der dritte kommen. der Termin konnte damals nicht gehalten werden von Rockstar. Und wurde somit dann auf 2011 verlegt. Jetzt gibt es aber mittlerweile handfeste Hinweise darauf, dass Max Payne 3 sogar noch dieses Jahr kommen könnte. Denn wie man sieht, ich habe es auch selbst überprüft, kann man zum Beispiel, wenn man auf Amazon und GameStop guckt und danach Max Payne 3 eingibt, wird man sie auf jeden Fall gelistet finden. Mhm. Lustigerweise ist Amazon Deutschland sogar früher dran wie Amazon.com. Denn wenn man mal bei Amazon.de Max Payne 3 eingibt, wird hier das Datum auf den 30. November datiert. Und der 1. Dezember ist es bei Amazon.com. Okay. Es könnte natürlich sein, dass wir ausnahmsweise mal etwas früher bekommen. Auch wenn es jetzt nicht, ich meine, das ist jetzt, sind das 2 Tage, ist das 1 Tag? Weiß ich nicht. Hat der November, hat 30, ne? Das ist ein Tag, ne? Ja. Also macht dann auch nicht so viel Unterschied. Aber, ja. Ich merke auch gerade, dass ich mal wieder, ich muss mich nur kurz verbessern, dass ich immer 2K sage, aber dabei eigentlich Take-Two meine. 2K ist ja das Unterding nochmal von 2K. Ja, also, Take-Two, ne? Ich komme da auch mal, ich hab da jetzt auch nicht drauf. Ja, diese komischen hierarchischen Strukturen, aber ja. Naja, die gehören alle irgendwie unter einen Hut. Ja, auf jeden Fall, wie gesagt, Amazon.de listet 30. November für dieses Jahr und Amazon.com für den 1. Dezember. Eine USK-Einstufung gibt es noch nicht. Ja, ist schon gelistet für PlayStation 3, Xbox 360 und ja, für den PC bis Windows XP sogar. Ja. Jetzt bin ich gerade am Gucken. Ah, nee, das ist der Film. Ich dachte schon. Kostet, also angeboten wird es bisher bei PlayStation wie so häufig und Xbox tatsächlich für 65 Euro. PC ist etwas günstiger dran mit 50 Euro. Ja. Sollte man vielleicht überlegen, ob man sich es in Amerika kauft. $60. Ja, ich meine, bis dahin wird auch noch viel passieren bei uns. Da kann man sich auf jeden Fall sicher sein. Ja. Ich meine, ich habe den zweiten zwar nicht gespielt, aber würde mich freuen, wenn da ein dritter kommt. Dann hätte ich vielleicht auch mal wieder einen Grund, den zweiten durchzuziehen. Aber ich weiß nicht, ob die Story dann weitergeht. Könnte ich mir vorstellen. Ja, aber klar, muss man halt sehen. Nochmal kurz hier, um kleine Inforunde einzuwerfen. Max Payne war natürlich. Die ersten Teile wurden natürlich von Remedy entwickelt, die Max Payne-Entwickler. Aber auch nur die, also die haben praktisch das Spiel entwickelt, haben es dann für den PC rausgebracht, unter damals noch 3D Realms als Publisher. Und Rockstar Games hat damals nur die Ports gemacht. Also praktisch Rockstar Games hat es auf die Konsolen gebracht. Und was mich hier gerade wundert, es gab Max Payne für die Xbox, okay, für die PlayStation 2 und für den Game Boy Advance. Game Boy Advance? Ja. Hab ich nicht gewusst. Game Boy Advance. Ja, und es gab eine Mac-Version. Wusste ich auch nicht. Max Payne 2? Eins. Eins? Mhm. Für den Game Boy Advance? Ja, für den Game Boy Advance. So ein Witz. Ja, ich hab keine Ahnung. Ja, ist egal. Also ich wollte es mir gerade mal gesagt haben, weil... Also ich habe jetzt gerade noch gesehen, dass der zweite 2006 rauskam, aber hart. Ja, ist schon hart. Aber ich meine, von den Entwicklungsprozessen liegen die gar nicht weit auseinander. Ich meine, der erste kam 2002, der andere kam bis 2006, 4 Jahre später. Jetzt sind es 5 Jahre anstatt 4, aber wenn die jetzt wirklich noch dieses Jahr rauskommen, sind sie ja noch eigentlich ganz gut in der Zeit. Naja. Dafür, dass Entwicklerstudios komplett gewechselt sind, bin ich gespannt. Aber ich meine, der erste wurde ja auch irgendwann indiziert, ne? Weiß ich jetzt gar nicht. Zumindest habe ich das gerade eben irgendwo noch gelesen. Ich kann mal schauen, ich gebe es gerade nochmal in Wikipedia ein. Ich hatte es nämlich irgendwo gesehen. Indizierung. Der erste Teil der Spielreihe wurde aus 2 Gründen indiziert. Zum einen wegen der durch die neuartige Bullet-Time entstandene Aszetisierung der Gewalt, wie die Behörde es bezeichnete, insbesondere aber wegen der Selbstjustizhandlung, Motiv der Rache. Davon hat heutzutage jedes zweite Spiel, ey. Ja, aufgrund derer unter anderem auch die storytechnische ähnliche Comic-Verfilmung The Punisher indiziert wurde. Aha. Was ebenfalls zu den Beziehungsentscheidungen beitrug, war die damalige verhältnisrealistisch wirkende Grafik und die authentischen Todesschreie der Gegner. Meine Fresse. Die waren ja damals noch pingeliger als heute. Ja, 2002 war halt ein anderes Jahr, ne? Ja, aber echt. Heutzutage hat das jedes Spiel. Ich habe eben gesagt, 2006 kam der, 2000, stimmt ja gar nicht. 24. Oktober 2003. 2003? Wow, ein Jahr später. Gut, war ja diesmal wieder, ja, diesmal als Publisher Rockstar Games und dann Remedy als Entwickler. Ja. Krass. Okay, dann möchte meine Aussage auch wieder zurück. Ich habe es halt in einem Jahr geschafft, zum guten zweiten Teil zu machen. Ich bin ein bisschen beängstigt. Ich bin gerade am Gucken, was denn über Max Payne 3 schon drin steht in Wikipedia. Das Ende des zweiten ließ einen dritten Teil offen. Bla bla bla. Nachdem Rockstar im März 2009 mit einer Presse den dritten für Winter des laufenden Jahres ankündigte, wurde das bla bla bla immer wieder auf 2011 verschoben. Bla bla. Dass Max Payne 3 im ersten Quartal des Jahres 2012 fertiggestellt sein werde. Ja. Also entweder kommt es Ende dieses Jahres oder Anfang nächsten Jahres irgendwann. Ich denke immer wieder an den Film auch, wenn ich jetzt von Max Payne rede. Ja, und wie sehr der Charakter, wie sehr Max Payne aus dem dritten Teil überhaupt nicht mehr Mark Wahlberg ähnelt. Echt? Ja, du weißt schon, dick, Bart und Klatze. Ach so. Ja. Der im dritten Teil soll er dick, Bart und Klatze, okay. Ja, geh mal Max Payne 3 bei Google ein, geh auf Bilder. Ah, interessant. Ja, ich meine, Max Payne an sich, wie fandst du den Film? Ich fand ihn okay. War man kann mal gucken, ne? War nicht wirklich super gut und Bullet Time kam einmal vor und das auch noch in einer nicht so coolen Szene. Sonst war es ziemlich abgefahren. Mich haben diese Drogensequenzen mit den Dämonen und so ein bisschen abgefuckt, weil ich erinnere mich nicht, dass das in Max Payne vorkam. Echt nicht? Doch. Im zweiten Teil kommt das kein einziges fucking Mal vor. Ja, im zweiten nicht, aber im ersten vermehrt. Den ersten habe ich, wie ich schon mal gesagt habe, ich habe den nie komplett durchgespielt. Ich habe ihn aber auf jeden Fall bis zur Hälfte durchgespielt und ich erinnere mich an keinen einzigen Scheißteil von diesen komischen. Ja, ich glaube, das kam auch relativ zum Schluss, aber du hast auf jeden Fall in diesem einen, ich weiß noch, wo links und rechts, glaube ich, Vorhänge waren rot. Und keine Ahnung, da ging auf jeden Fall ziemlich viel ab mit hier Engel und so ein Zeug. Das war schon, ja. Jetzt erinnere ich mich aber wieder, ich habe das Bild von Max Payne schon mal gesehen. Ich habe, glaube ich, auch irgendwann mal, kann das nicht sein, dass ich sogar mal was geschrieben habe? Weiß ich nicht. Von Max Payne. Kann ich dir nicht sagen. Ja, dann schauen wir doch einfach mal, während du, während ich wieder an dich übergebe, jetzt muss ich gucken, wo das Typepad ist. Ja, kommen wir von einem düsteren Max Payne zu einem anderen düsteren Kollegen, nämlich Batman. Genau. Arkham City steht ja nicht mehr vor der Tür. Ich glaube, die letzte Ankündigung war ja, dass es verschoben wurde, glaube ich, auf nächstes Jahr, 2012. Was ich sehr positiv finde, weil mir kommen langsam zu viele Spiele in diesem Jahr raus. Ich mich heute noch darüber beschwert. So viel Zeit hat kein Mensch, den Scheiß zu spielen. So, Arkham City, wie gesagt, wieder der neue Teil. Wir haben ja schon erfahren, dass es neben Batman auch möglich sein wird, Catwoman im Spiel zu steuern. Mit ihr gewisse Spielabschnitte zu bewältigen. Ich glaube, die Verteilung war irgendwie 20% oder sowas gelegt, dass man 20% des Spiels vielleicht Catwoman spielt oder so. Also nicht irgendwie großartig, weil der Hauptcharakter ist, wie gesagt, ist Batman. Heute ist bekannt geworden, dass es für Vorbesteller, jetzt bei Amerika wird jetzt nur bezogen, ich weiß nicht, wie es jetzt hier in Deutschland sein wird, möglich sein wird, auch Robin zu spielen. Wow. Diesen aber nicht in der Story, sondern nur auf den dann als wählbaren Charakter auf diesen Challenge-Maps, die es geben wird, wo man halt nochmal so Time-Trail-Sachen, so bestimmte Maps in bestimmten Punktzahlen, mit einer bestimmten Zeit oder sowas erledigen muss. Da kann man dann auch in Zukunft, könnte man dann auch in Arkham City dann mit Robin spielen. Der Artikel war auch ein schönes Bild von Robin angehängt, wo er auch nicht so schwul aussah wie in allen anderen Robins, die ich sonst kenne. Ja. Okay. Robin mal zu spielen, das ist ja was ganz Neues. Ja, ich finde es ganz interessant. Und ist, wie gesagt, die haben halt nur ein Bild von Robin dabei gehabt, was glaube ich auch nur gezeichnet war. Es war auch keine richtige Darstellung, es war halt so eine Art, war halt eine Konzeptzeichnung. Und die hat mir halt Hoffnung gemacht und auch mich irgendwie bestätigt, dass es in den Filmen, die ja auch ganz groß sind, auch mal irgendwann vielleicht mal einen Robin geben könnte. Weil die bisherige Vorstellung fand ich immer lächerlich, weil Robin halt aussieht wie eine kleine Schwuchtel. Zumindest in den bisherigen Batman-Filmen. Aber da sah er ziemlich badass aus, so wie er da dargestellt wurde. Und das macht mir Hoffnung, dass man halt auch einen ernsten Robin machen könnte zu dem ernsten Batman, den wir in den Filmen haben. Mhm. Um da mal. Also, ich habe ja immer gedacht, der Robin war immer so der knallbunte Frosch neben Batman, ja. Der so düster und ja, schwarz einfach war. Ja, ja, ja. Wo hat Chris O'Donnell denn den Batman gespielt, den Robin gespielt, in welchem Teil? Das war doch in zwei Teilen hat er das, glaube ich, gemacht. Wenn ich wüsste, wer Chris O'Donnell ist. Chris O'Donnell ist, lass mal überlegen, was hat er noch gemacht? Der Duft der Frauen, ich glaube, das wird dir nichts sagen. Nein. Chris O'Donnell. Chris O'Donnell. Während ich noch ein bisschen erzähle, Timo, guck doch mal gerade bei IMDb. Chris O'Donnell. Und dann kannst du mir auch die Titel sagen. Aber wenn jetzt, wo du das Gesicht siehst, weißt du es wahrscheinlich. Ja, aber also von der Fresse her sieht er halt aus wie der Typ, der neben George Clooney Batman gemacht hat, hat er ja Robin gemacht, oder? Nee, der hat einen Robin gemacht neben George Clooney, ja. Ja, sag ich ja. Genau. Ja, also dann kann es ja nur gegen Mr. Freeze gewesen sein und da mit Two-Face und Riddler. Genau. Die Freeze, genau, stimmt. Genau so ist es. Das sind ja die einzigen zwei Clooney-Batman-Rollen deswegen. Ja, da hat er mitgespielt. Da war er auch schon ziemlich bunt. Ja, der war immer noch bunt. Hat zwar auch seine komische Plastikrüstung angehabt, aber war trotzdem bunt. Naja, grün-rot oder so mit einem gelben Umhang oder so. Ja, ich meine, das ist ja auch die Standard-Kostümierung von Robin aus Comics und bla bla. Aber in Comics sieht das halt alles mal ein bisschen anders aus. Da kannst du jemanden knallbunt machen, das sieht immer noch nicht lächerlich aus, so wie, ja, als wenn du jemanden wirkliches dahinstellst und ihn grün-blau und sowas anziehst. Naja, das geht nicht. Klar. Rot. Ja. Ich habe mich übrigens nochmal einen kleinen Nachtrag zu Max Payne 3 richtig erinnert. Am 4. Juni 2010 habe ich, kann ich mich noch ganz eigentlich ganz gut erinnern, was geschrieben zu L.A. Noire und zu Max Payne 3. Hat das echt, es gab damals schon einen L.A. Noire Trailer. Hat das echt so lange gedauert, bis L.A. Noire jetzt rauskam? Nochmal. Ja, ganzes Jahr fast. Eleanor war doch 5-6 Jahre in der Entwicklung. Naja. Aber letztes Jahr im Juni darüber schon einen Trailer gebracht und dieses Jahr kam es erst raus. Wann kam es raus? Vor einem Monat? Ungefähr. Länger als im Monat. Nee, warte, doch im Mai kam es raus. 18., 19., 20. Mai, irgend sowas war es. Hart. 20., glaube ich. Fast also nochmal ein Jahr geschafft. Ja, auf jeden Fall zu Max Payne 3 habe ich damals geschrieben, genau, dass es diesmal nicht von den finnischen Entwicklern Remedy Entertainment stammt und auch die Story nicht von Sam Lager geschrieben wurde. Da habe ich auch schon reingeschrieben, sollte 2009 kommen. Ja, das Spiel wird in Sao Paulo, Brasilien stattfinden, wo Max für eine wohlhabende Familie in einem Privatsektor arbeitet. Das Geschehen findet 12 Jahre nach dem zweiten Teil statt. Und wir hatten sogar, Timo, in Rawcast Nummer 4 schon einmal darüber gesprochen. Also, für alle Leute, die also mehr wissen wollen, Artikel nachlesen und Rawcast nachhören. Was? Ich meine, irgendwo sind wir doch schon gar nicht so doof. wenn wir nicht immer alles vergessen würden. Ja, gell? Ich meine, irgendwo dunkel hatte ich noch eine Erinnerung, dass ich mal was über Max Payne, dass ich das Bild schon mal gesehen habe und so. Ja, wir sollten uns einfach auf unsere Arbeit verlassen und einfach davon ausgehen, dass wenn Sachen in den letzten fast 2 Jahren passiert sind, dass wir darüber berichtet haben, die wichtig sind. Ja, das finde ich ganz gut. Ja, das ist schon nicht schlecht. Ja. Wie wir doch immer wieder überrascht sind von der Suche, die wir auf der Homepage haben. Ja, wir sind wahrscheinlich die fleißigsten Nutzer. Wahrscheinlich. Ja, ansonsten, Timo, zu Arkham City. Ja, Nee, beziehungsweise, also ich bin, das war schon das, was ich rüberbringen wollte. Ich glaube, das habe ich auch getan. Robin wird dann wahrscheinlich auch bei uns vielleicht auch vielleicht mit dem DLC oder mit auch irgendeiner Vorbestelleraktion. Wir werden euch drüber auf dem Laufenden halten, dann bei uns verfügbar sein. Aber ich finde es eine nette Idee. Und wie gesagt, die Konzeptart sah nicht schlecht aus. Bin gespannt auf die Umsetzung des Charaktermodells. Und ja, macht mir Hoffnung, dass da vielleicht in dem dritten Teil vielleicht dann auch mal ein komplett spielbarer Robin zu spielen sein wird, der nicht komplett gay aussieht. Mhm. Gut, dann würde ich fast sagen, mache ich weiter. Kommen wir zu einer zur nächsten Handheld-Generation der PlayStation. Wir haben sie jetzt. Bitte? Vita. Genau. Ja, wir haben sie jetzt alle gesehen, die PlayStation Vita, und waren ja ganz, also nicht begeistert ist jetzt vielleicht fast schon zu viel, aber wir sind gespannt, könnte man sagen. Jetzt haben sich die ersten Gerüchte um Preise für die Spiele und ein Veröffentlichungsdatum im Netz herumgeschlichen. Wieder mal sind die Händler hier involviert, wie so oft. Ja. Zickert irgendwie da immer alles durch. Und die sollen jetzt den Preis, wie gesagt, und das Datum parat haben. Denn angeblich soll das Ganze am 4. November kommen, also PlayStation Vita an sich, und die Games sollen dann bei etwa 45 Euro liegen. Also könnte man schon fast sagen, fast PlayStation Portable Preise. Oder PC-Preise in dem. Das sind eigentlich PC-Preise. Mhm. Obwohl ich doch eigentlich, so ein Spiel für die PSP hat doch auch schon mal 60 gekostet. Ernsthaft? Keine Ahnung. Ich hab kein Spiel für die PSP gekauft. Naja, das ist es ja. Ich kann es nicht sagen. Mittlerweile lohnt es nicht nachzugucken, weil jetzt wahrscheinlich alle Spiele eh nur noch 10 Euro kosten oder so. Naja, wahrscheinlich. Weil wir die jetzt noch haben, aber ich kann es dir gar nicht sagen. Also, ich habe jetzt gar keinen blassen Schimmer. Aber 45 Euro finde ich schon ein ganz schöner Brocken. Naja, Ja, 45 Euro, ich glaube, wie viel kosten Wii-Spiele? Boah. Ich glaube, die kosten auch so um den Dreh. Also, ich bin jetzt nicht sicher, aber. Kannst du auch hinkommen. Ey, ich hab recht. Sagen. Das teuerste PSP-Spiel ist 20 Euro. Krass. Mittlerweile. Oh, yay. Was ein Verfall. Ja. Mal schauen. Also ich meine, für einen Uncharted kann ich es nachvollziehen, aber wenn jetzt so Titel kommen, die auch schon für die PSP erschienen sind, dafür bezahlt auch keine 45 Euro. Irgend so komische Crap-Titel, ey. Von denen ich natürlich jetzt gar nicht das sehe, aber mir jetzt irgendwie spontan jetzt einfällt, aber es gab ja viele Spiele auf der PSP, die so Minispielcharakter hatten, wie Patapon oder sowas, oder ja, was gab's noch? Das mit diesem komischen Dings, was gerollt ist, wo man die L-Taste gedrückt hat, um die Welt zu tilten, und dann hat sie es gerollt. Da hab ich den Namen, scheiß Namen vergessen. Loco Rocco. Das sind zwar alles coole Spiele, sind aber für mich irgendwie keine, die haben alle für mich diesen iPhone, iOS Minispielcharakter, und für die würde ich keine 50 Euro bezahlen. Niemals. Das ist viel zu teuer. Das ist echt viel zu teuer. Ja, aber gut. Die werden schon wissen, was sie damit tun. Ich meine, wahrscheinlich ist es auch für alle anderen Leute günstig, weil alle anderen Leute finden auch den Price Point von der Vita sau super günstig. Und ich finde immer 250 bzw. 300 Euro ist für mich immer noch teuer. Es ist teuer für mich. Ja klar, das gibt man nicht einfach mal so aus. Ja, es ist immer noch 50 Euro teurer als eine 360. Heutzutage. Muss man halt bedenken. Ja. Und das sagt schon einiges. Ja. Ja, auf jeden Fall der Händler, der das quasi parat haben soll, diese Infos, der ist der heißt Shopto, kann ich jetzt nicht. Sagt ihr das was, Timo? Mhm. Ja, der hat ja auf jeden Fall diese Gerüchte in die Welt gesetzt, und auf deren Homepage haben sie dann noch so Sachen wie die Vita mit den Games, die dann rauskommen sollen: Uncharted, Golden Abyss, Wipeout 2048, Ruin und Mod Nation Racers. Und wie gesagt, alle bei einem Preis von ca. 45 Euro. Sind das nicht alles die Gameplay-Trailer, die sie auf der E3 gezeigt haben? Deshalb bietet es sich wahrscheinlich an, solche Gerüchte zu verbreiten, und macht ja keinen Sinn, sich irgendwas auszudenken. Nee, klar. Aber ich glaube, ja, das sind sie. Ja, ich glaube, also ich erinnere mich auf jeden Fall, dass das Uncharted und Wipeout wurden auf jeden Fall vorgestellt und Mod Nation Racer wurde vorgestellt. Klar, gut, ein Little Big Planet hat er jetzt nicht gesagt, das war natürlich auch noch vorgestellt, aber ich bin gespannt. Also mir würde es ja schon reichen, wenn die Vita schon allein im November rauskommen würde. Das finde ich ja schon in Ordnung. Zum Kaufen, meinst du? Mhm. Also nicht, dass ich mir kaufen würde, aber ich finde es cool, wenn die so lange auf sich warten lässt. Okay. Jetzt, wo wir schon eigentlich alles wissen, lohnt es ja nicht mehr irgendwie drauf zu warten, weißt du? Na klar. Ja, ich denke, wir werden sie definitiv, und da kann passieren, was will, auf der Gamescom sehen. Ja. Die Wii U ja nicht, wie Nintendo. Genau, ich wollte es auch gerade sagen. Wir hatten, oder beziehungsweise du hattest ja mit dem Kollegen Seppo von Playbash getwittert. Hattest du das gesehen? Ja, wo Nintendo offiziell bekannt gegeben haben, dass sie nicht vorhaben, sie dort zu präsentieren. Und auch nicht diesmal im abgesperrten Kapuff von Nintendo in der Business Area. Ja, brauchen wir uns keinen Kopf drüber zu machen und unbedingt einen Pressetermin da mit Nintendo zu vereinbaren. Genau, nicht mit Nintendo, aber wer weiß, wer noch was macht. Ja, aber wenigstens können wir Nintendo diesmal streichen. Wahrscheinlich. Zumindest wüsste ich nicht, für was wir Nintendo besuchen sollten. Ja, ich denke, wenn sie 3DS-Spiele zeigen werden, dann werden sie es auch draußen zeigen. Ich denke nicht, dass sie was für die Menschen hinter verschlossener Tür zeigen werden, weil warum? Ja. Das denke ich auch nicht. Nee. Deswegen, da können wir wahrscheinlich schon schön drauf freuen. Ja, ansonsten freue ich mich auch auf die PlayStation Vita. Vielleicht wenn es ein gutes Handheld wird, berechne ich damit, dass ich das vielleicht dieses Jahr noch, wenn es machbar ist, dass ich mir das besorge. Aber das werden wir dann mal sehen. Ansonsten kommen wir von PlayStation Vita auf eine ganz andere Richtung wieder. Wir hatten vorhin von Resident Evil gesprochen. Jetzt kommen wir zu was, Timo? Wir kommen zu einem Spiel, was ich mal näher auf der bisschen näher darauf eingehen wollte, weil ich meiner Meinung nach ein bisschen untergegangen ist. Also es ist für mich selber ein bisschen untergegangen. Ist aber ein ganz cooles Spiel. Wollte ich mal ein bisschen ins Scheinwerferlicht drücken. Und zwar geht es hierbei um Shadows of the Damned. Ist heute, wo wir diesen Podcast aufnehmen, erschienen. Also zu dem Zeitpunkt, wo ihr diesen Podcast hören werdet, ist das schon käuflich zu erwerben. Ist ein Spiel von unter anderem dem Resident Evil Vater Urgestein Shinji Mikami. Und von der anderen Seite her von Gechi Soda, auch bekannt als Suda51, glaube ich. Ich glaube, dass das die einzelnen Personen sind. Ich habe jetzt da gerade immer von zwei verschiedenen Leuten, aber ich glaube, das ist die einzelne Person. Dem Erfinder oder Macher oder zumindest Mitarbeiter, bla bla bla, der auch von No More Heroes, was ja dieses abgedrehte Spiel ist, was damals exklusiv für die Wii rauskam, jetzt auf die PS3, jetzt auch mal nach Deutschland kam, was lange dann mit Move-Unterstützung, wo so ein Schwert schwingt, ihr werdet es schon mal an anderer Stelle gehört haben, wenn nicht, ist auch nicht so wichtig. Ist praktisch ein, wie kann man es am besten beschreiben? Es ist Third Person, es ist ein Action-Shooter mit ein paar, ja doch, es ist eigentlich ein Shooter. Es gibt auch Nahkampfattacken und ein bisschen Nahkampf-Combat, aber im Grunde ist es ein Shooter. In so ein bisschen, wie die beiden Entwickler haben selber beschrieben, in so ein Punk-Gore-Slasher-Blut überall Look. Kurz erklärt, die Story geht darum, um Garcia und seine Freundin Paula. Paula wird vom Fürst der Unterwelt, bla bla bla, Dämonen, irgendwie Buxtehude entführt, weil er sie geil findet und gern knattern möchte. Mhm. Garcia ist angepisst, ist selbst natürlich dann zufälligerweise Dämonenjäger, zeichnet selber aus und macht sich dann auf den Abstieg in die Hölle. Man kennt es vielleicht von Dantes Inferno, klingt ein bisschen ähnlich. Macht sich auf jeden Fall dann auf den Abstieg in die Hölle, um seine Ische wieder rauszuboxen. Wie gesagt, also das Inhalt vom Setting her und von der Stimmung, von Sprüchen und von viel Humor, der drin steckt, an einen Tarantino-Film. Also es ist so ein bisschen Grindhouse-mäßig, es ist ganz, wirklich ganz cool gemacht. Als Partner und Unterstützung hat man einen Schädel auf einem Stab, der in Flammen steht und sprechen kann, mit dem Namen Johnson. Dieser Johnson hat, soweit ich jetzt das nur aus Trainern und so mitbekommen habe, so ein bisschen den Wheatley-Charakter aus Portal 2, also so ein Charakter, der ständig irgendwie Angst hat und die ganze Zeit nur am Labern ist. Dieser Schädel hat aber die Fähigkeit, sich in verschiedene Sachen zu verwandeln. Im größten Teil des Spiels verwandelt er sich in verschiedene Waffen, also Schusswaffen, in Revolver oder in eine mehrläufige Kanone bis zu, glaube ich, 20 Läufen, die er dann haben kann, was natürlich man im Laufe des Spiels dann immer weiter upgraden kann und so weiter und so fort. Man kann sich auch in Motorrad verwandeln, dass man fahren kann, je nach Spielabschnitt halt und sowas. Ist ein wirklich lustiges und cool gemachtes Spiel, ist halt wirklich sehr blutig und Köpfe fliegen und was weiß ich. Ich glaube nicht, dass es lange in Deutschland aushält. Sollte man also, wenn man das Spiel mag, schnell zugreifen. Was gibt es noch zu dem Spiel zu sagen? Ja, es gibt, wie gesagt, also mir besonders ist es ins Auge gefallen durch den Humor, den es hat. Es gibt dann, wie heißt das Scheißding? Big Boner. Das ist praktisch. Ich kann mir schon gut vorstellen, was es ist. Normalerweise kann man sich halt, so also die Standard ist halt praktisch, dass die Knarre so eine fette, zweiläufige, abgesägte Shotgun ungefähr vom Stil her aussieht, wo anstatt vorne der Lauf halt der Schädel ist. Und dann halt für diesen Big Boner hält sich dann halt der Garcia, der Hauptcharakter, die Waffe so an den Genitalbereich in der Mitte und das Ding wächst auf einmal zu einer enormen Länge und hat eine enorme Schusskraft. Und dazu gibt es ein paar lässige Sprüche, also es hat gleich einen Duke Nukem Charakter in der Hinsicht. Okay. Aber es sieht, wie gesagt, alles sehr lustig aus. Und was es noch ein bisschen von einem normalen Hack-Slay, Schieß, nicht tot, 3D, Third Person, meine ich, Dingsbums unterscheidet, ist, dass sie noch eine kleine Mechanik eingebaut haben, dass es dunkle Passagen gibt, also die von der Dunkelheit befallen sind, wo alles dunkel ist, alles schwarz ist, und in diesen Passagen verliert man kontinuierlich Energie. Also der Charakter selber, da man ja einen Menschen spielt, kann in der Dunkelheit nicht überleben. Man verliert, wie gesagt, zunehmend Energie, solange man sich in dieser Dunkelheit befindet. Gegner wiederum, die sich in der Dunkelheit befinden, also Dämonen und sowas, die werden durch die Dunkelheit stärker und sind natürlich schwerer zu besiegen. Die einzige Möglichkeit, die man hat, es gibt sogenannte Light Spots, so kleine Figuren oder sowas, die oder einfach Punkte im Spiel, die dann halt hell erleuchtet sind. Und wenn man die dann mit Johnson mit einer bestimmten Lichtpatrone anschießt, dann breitet sich von da aus das Licht aus. Man ist sicher in diesem Bereich und Gegner, die sich in diesem Bereich verbinden, werden dadurch geschwächt und sind leichter zu besiegen. Da gibt es noch, wie gesagt, so eine kleine Lichtschatten-Mechanik in dem Spiel, was das noch alles noch ein bisschen aufbaut. Aber wie gesagt, das Größte, glaube ich, an dem Spiel ist wirklich der Humor. Es gibt noch nicht viele Rezensionen, aber die Rezension, die ich gesehen habe, war einmal von Game Informer, die haben mir irgendwie 9 von 10 oder sowas gegeben. Destructoid ging heute online, 8,5 von 10. Derselbe, der auch Duke Nukem getestet hat und ihm eine 2 von 10 gegeben hat. Also, am Rande. Also es ist wirklich cool und wie gesagt, also es ist von dem, unter anderem von Shinji Mikami, dem Urvater, und der hat auch schon ein bisschen Ahnung, was er macht. Ja, Erfahrung zählt halt manchmal wirklich sehr viel, ne? Ja, auf jeden Fall. Also ich habe es mir angeguckt, ich finde es echt lustig. Ich versuche das morgen mal in die Finger zu kriegen, das Spiel. Und mal gucken, um da irgendwas dazu zu machen. Weil ich finde, wie gesagt, ich habe nicht viel in der sonstigen Presse, in Anführungszeichen, das dazu gehört, wie ich zu anderen Spielen gehört habe. Und ich finde aber, dass es ein bisschen auf jeden Fall Aufmerksamkeit zu einem gewissen Maße verdient und deswegen auch hier mal erwähnt, obwohl wir eigentlich davon abweggegangen sind, Spiele vorzustellen, aber mal so ein kleines Side-Dings. Side-Trip. Ja. Hört sich auf jeden Fall nicht schlecht an. Ist auf jeden Fall, wie du schon selbst gesagt hast, einen Blick wert. Und dann kann man ja selbst, vielleicht hat man dann auch schon die Demo gespielt von Duke Nukem und kann dann selbst für sich bewerten, was jetzt eher einem gefallen würde. Ja, das ist ganz interessant. Wie gesagt, man kann das Beste, was man machen kann, ist, glaube ich, auf GameTrailers.com gehen und einfach mal sich zwei, drei Trailer angucken. Vor allen Dingen der Johnson-Trailer, der ist sehr lustig. Da wird schön wie in einer TV-Commercial-Werbung die verschiedenen Waffenarten angepriesen. Und bestellen die noch heute und sie kriegen die Boner-Knarre noch dazu. Die Boner. Big Boner, das ist sehr lustig. Das ist echt nicht schlecht. Muss man erstmal drauf kommen. Ja, ist echt ganz lustig gemacht. Also, wie gesagt, wer sich für sowas interessiert, wer Resident Evil toll fand oder sowas, oder generell auf sowas abgedrehtes 3D, ich sag mal 3D anstatt Third Person, nur mal 3 drin vorkommen, Third Person Spiel steht, soll mal einen Blick drauf werfen. Ja. Hier die Empfehlung. Ja. Ja, ansonsten hätte ich jetzt auch nicht so viel mehr dazu zu sagen. War mir auch noch nicht bekannt, hört sich auf jeden Fall interessant an. Ich werde mir da auch gleich mal was zu angucken. Wie gesagt, den Trailer kann man sich angucken, ist ganz lustig, ist ganz unterhaltsam auf jeden Fall. Ich glaube, die Trailer sind selbst unterhaltsam, wenn man das Spiel nicht mag. Okay. Dann kann man zumindest sich das angucken oder ein Gameplay vielleicht von irgendwem. Ja. Zumal vielleicht von dir, Timo, in naher Zukunft. Wer weiß. Zumal in den Trailern auch dieser Sprecher von diesen, ich weiß nicht, in diesen Tarantino Grindhouse-Filmen ist ja immer dieser Sprecher mit dieser tiefen, rauen, dunklen Stimme. Ja. Ja. Ich weiß nicht, ich kann es jetzt nicht nachmachen, nicht beschreiben. Und der spricht halt auch den Trailer. Wo er denn auch den, das ist Garcia. He is all what the man wishes. He has a sexy girlfriend. He has a motorcycle. Und dann one day, bla bla bla, kommt halt der Typ und fürs Unterwelt und nimmt ihm alles weg und er kämpft dann. Hm. Ist ganz cool. Ist lustig. Okay. Werde ich gleich im Anschluss auf jeden Fall mal anschauen. Ja, würde ich fast sagen, kommen wir zum letzten Thema. Ja, letztes Thema. Schon. Wow. Minecraft. Timo, erzähl mal kurz Minecraft. Ja, Minecraft ist. Wir haben noch nicht einmal was drüber gesagt, glaube ich. Ja, es ist ein sehr ambitioniertes, damals noch sehr indie-mäßiges Projekt gewesen, was nur vielen bekannt war. Man konnte schon früh einsteigen. Ich glaube, es war schon in der Alpha-Phase. Es gab ja eine Alpha-Phase, ist bei vielen Spielen nicht so, wo schon viele eingestiegen sind. Mittlerweile befindet es sich immer noch in der Beta-Phase. Aber es ist schon, also es ist wirklich eine gute, ausgereifte Beta-Phase, wo eigentlich alles sozusagen fast ohne Probleme funktioniert. Es ist ein Aufbauspiel sozusagen. Man beschäftigt sich eigentlich große Zeit damit, Materialien abzubauen, diese zu verarbeiten zu anderen Materialien und dann damit wieder was aufzubauen. Das ist so dieser Bauaspekt. Es gibt natürlich auch die Möglichkeit, das irgendwie mit Gegnern zu spielen. Das heißt, wenn es dunkel wird, kommen generell, sofern man es nicht ausgeschaltet, Monster, die einen versuchen natürlich dann anzugreifen und man muss sich gegen Festungen bauen, muss sich gegen die zu schützen, bla bla bla bla. Aber für mich der Grundgedanke von Minecraft ist auch das Craften, halt Sachen herstellen aus Materialien, die man im Bergbau sozusagen mit Schaufel, Spitzhacke oder was weiß ich, die man sich selber auch zuerst zusammenbauen muss, zusammenbestellt. Weil man startet im Spiel wirklich mit nichts und baut sich langsam so alles zusammen, was man hat. Ja, ich habe. Ich weiß nicht mehr wann, aber es gab so ein ähnliches Spiel. Das war auf einer Insel. Du hattest nichts und konntest irgendwie alles dazu nutzen, um zu bauen. Ich kann nicht mehr sagen, wie das Spiel hieß. Das erinnert mich aber jetzt ein bisschen, wo wir gerade davon erzählen, an Minecraft. Das war aber auf einer Insel. Du kennst das auch nicht zufällig, oder? Das sagt mir zumindest nichts. Ich weiß auch nicht mehr, wo ich das her habe. Da konntest du fliegen? Ich weiß es nicht mehr. Muss ich mal gucken. Muss ich mal behalten. Ja, auf jeden Fall. Minecraft. Wir haben ja gehört auf der E3 von Microsoft auf der Pressekonferenz, dass es, obwohl es noch nicht final ist, was es ja erst im November sein wird, dass es auf die Xbox 360 kommt. Genau. Zwischenzeitlich hatte ich weiß nicht, ob ich es erwähnt hatte, habe ich irgendwo mal gelesen, es sollte angeblich nicht kommen für die i360, sondern nur für, wie war das hier, für die PlayStation, für das Xperia Play, das stimmt aber nicht so ganz. Kommt immer noch für die Xbox 360 und natürlich für den PC. Für den PC gibt es allerdings halt nur ein Update, wie gesagt, das Sandbox-Game Minecraft hat ja dann die Beta mit der 1.7 und die soll jetzt demnächst kommen, also nicht erst im November. Ist ja ziemlich erfolgreich, obwohl es, wie gesagt, in der Beta erst nur läuft. Bisher wurde es wurde jetzt ein Studio, die 4J Studios, ich weiß nicht genau, wie man es ausspricht, kennst du die? Sagt ja auch nichts, ne? Nee, sagt nicht. Ist ein schottisches Studio, das schon bekannt wurde durch die Portierung von Elder Scrolls 4 Oblivion, das das Spiel auf die 360 und die PS3 gebracht hat. Mojang wird das Game also nicht portieren, sondern dieses 4J Studio, oder diese 4J Studios, wie auch immer. Und dann kommt's im November, wann genau im November, habe ich jetzt, glaube ich, kein Datum, aber im November dann als Final. Und wie gesagt, der Patch oder wie auch immer, das Update kommt dann in Kürze mit der 1.7, und dann kannst du bewegliche Kolbenblöcke werden somit eingeführt. Okay. Ich weiß zwar nicht, wofür man diese Kolbenblöcke braucht, aber... Ja, das habe ich schon oft bei Minecraft gedacht, aber das am sinnvollsten ist, wenn du dann ein Video hast, was die genau machen und wie die genau aussehen, weil das ist dann so das, wo du dann im Kopf dann anfangen, Ideen zu spannen, wo du dann was ich draus bauen kannst. Na klar. Ja, auf jeden Fall soweit zu Minecraft. Ich finde es spektakulär, wie sich ein Spiel so schnell in so kurzer Zeit durchsetzen kann. Mit einer Beta. Ja, was heißt so schnell? Ich meine, dieser Hype, der ist ja schon schnell gewesen, ne? Ja, also es ist ja wahrscheinlich, also keine Ahnung. Ich meine, ich glaube, ich weiß gar nicht, ob es jetzt ein Jahr oder so, das war vielleicht sogar schon 2 Jahre, wo dieses ganze Zeug läuft, aber ist auf jeden Fall krass. Auf jeden Fall, ich glaube, das ist so, man hat es ja nicht oft, dass ein Indie-Spiel so schnell so groß wird. Oder das heißt, ich möchte nicht schnell sagen, weil vielleicht gibt es so andere, die ein bisschen schneller sind, die da kommen, aber auf jeden Fall nicht von einem Mann aus, dass es halt so groß wird. Weil es ist wirklich, glaube ich, schon, mir fällt zwar noch so Sachen wie Super Meat Boy ein, die von dem Team Meat gemacht wurden, aber ich glaube, Minecraft hat ein bisschen auch schon abgehängt, Sachen. Popularität und Verkäufe und sowas. Könnte ich mir nicht vorstellen. Ich sag hier jetzt nichts Festes, aber es ist jetzt so meine Einschätzung. Na klar. Nee, finde ich auf jeden Fall. Ich meine, mir tut das Spiel jetzt nichts an. Zieht mich gar nicht in seinen Fang. Weiß nicht. Gibt bestimmt viele. Ich meine, ich kenne viele, die es zocken und denen es auch Spaß macht. Ich meine, ich glaube, das ganze Team von Videogame Potion zockt. Alle beide. immerhin, bei uns sind es nur 50%, ja. Ja, bei uns sind es nur 50% der Belegschaft. Ja. Weil Playbash weiß es nicht, wenn ich ehrlich bin, aber ich könnte mir vorstellen, dass Sebo ist. Ich glaube, der spielt es nicht. Ich weiß es nicht. Ich sehe selber nicht so als PC-Gamer. Ja, deshalb. Sebo an dieser Stelle, falls du uns zuhörst oder diesen Broadcast hörst, dann schreib uns doch mal eine Mail oder eine Twitter-Message, ob du es zockst oder nicht. Würde uns mal interessieren. Ja, aber wie gesagt, Minecraft zieht einen in seinen Bann. Ich kann auch irgendwo ein bisschen verstehen, warum und wie. Aber für mich wäre das jetzt nichts. Ich denke mal, ich bleibe auf jeden Fall gespannt, wenn es auf die 360 kommt. Werden wir es, denke ich, auch mal antesten. Ja, ich bin halt mal wirklich drauf gespannt, wie es auf der 360 aussehen wird. Wenn ich es jetzt so auf dem PC sehe, ist das immer noch was anderes, wie wenn ich jetzt gleich quasi hier eine CD einlege in mein Xbox-Fach und spiele das ab. Ne? Ja, klar. Ja, ich bin auch gespannt. Also ich bin gespannt, wie die Portierung laufen wird, wie dann die Steuerung sein wird. Ich meine, klar, Minecraft hat jetzt nicht die komplizierteste Steuerung der Welt. Deswegen, meiner Meinung nach, sollte sie einfach umzusetzen sein für den Controller, da man nicht irgendwie viel mit Geklick gemacht, sondern auch die Maus halt wirklich nur zum Bewegen und Umgucken benutzt. Und den Mauszeiger wirklich nur zum Klicken, aber auch nur zum Abbauen oder was, aber auch nur was wirklich direkt vorne ein Fadenkreuz ist. Und das Fadenkreuz befindet sich halt immer praktisch im Zentrum des Bildschirms. Und man bewegt es nicht zum Spielfilmrand oder sowas wie bei Shootern, sondern wirklich, man bewegt immer, wenn man die Maus bewegt, auch den kompletten Bildausschnitt mit. Von daher sollte es eigentlich eine einfache Umsetzung sein, weil es eigentlich schon mal für mich Konsolensteuerung ist. Ja, deshalb, ich denke, das wird noch eine kleine Herausforderung sein, das da gut zu portieren. Das kann's schon mal ausmachen, diese Portierung. Das kann schon mal ein Game gut oder schlecht machen. Ja, zumal ich dann halt gespannt bin, wie die ganze Online-Konnektivität sein soll, also wie das Online-Spiel dann generell sein soll. Weil Minecraft ja noch darauf basiert, dass man praktisch seinen eigenen Server aufmacht und die Leute joinen können. Das geht beim Xbox 360 ja wahrscheinlich nicht, glaube ich. Wäre zumindest schwer. Ich glaube nicht, dass das irgendwie möglich ist, dass man dann seinen eigenen dedicated Server betreibt auf seiner Xbox, aber keine Ahnung, wie sie es machen werden. Dann gibt es wahrscheinlich große öffentliche Server oder sowas, aber mal schauen. Ja. Was anderes, was ich ja auch noch gelesen habe, Microsoft hat ja heute offiziell Skype gekauft, ne? Ja, genau, heute ist es, also es ist durchgegangen jetzt mittlerweile. Ja, irgendwie das Kartellamt musste da noch, wegen der Höhe der Ablösesumme. Ja, aber... Mich hätte halt mal interessiert, was Google damit gemacht hätte, wenn sie den Zuschlag bekommen hätten. Ja, nix. Ich meine, die haben Google Voice. Ich glaube, die brauchen kein Dings. Ich glaube, Google hat wirklich nur mitgeboten, um den Preis ein bisschen hochzutreiben. Meinst du? Ja, wie gesagt, die haben Google Oder halt einen Konkurrenten irgendwie auszuschlagen. Ja, oder einen Konkurrenten ausschlagen, klar, kann auch möglich sein. Aber wie gesagt, weil ihr Google Voice Service läuft wohl in den Staaten zumindest sehr gut, weil dort kannst du ja auch eine eigene Telefonnummer beantragen, eine eigene Voicemail haben, Voicemail für verschiedene Leute, dass du sagen kannst, wenn von die Nummer gibt es die Ansage, für die Ansage. Und Nummerportierung ist in den Staaten ja nicht groß. Ja, das ist ja dann nicht so wie bei uns. Da sind die Leute froh, dass sie dann halt bei Google praktisch eine Universalnummer haben, die sie auf alle Geräte kostenlos weiterleiten lassen können. Ja. Deswegen, Google Voice ist da ganz groß in Amerika, deswegen Skype wäre wahrscheinlich da wirklich unter den Tisch gefallen. Das kann ich mir auch gut vorstellen. Aber wie gesagt, ich bin mal gespannt, was Microsoft draus macht. Ja, ich bin auch gespannt. Zumal, ja. Ich denke, auf den Windows Phone 7 Geräten mit dem OS drauf wird da in Zukunft dann auch irgendwie, ein Update kommen, wo dann irgendwas auch mit Skype dann, telefonieren mit Skype, wie auch immer. Ja. Ich mach mir eigentlich auch mehr Sorgen, ich mach mir mehr Gedanken darum, nicht wo Skype jetzt überall auftauchen wird, sondern wo Skype verschwindet, weil jetzt, wo es ein Microsoft-Herrscher ist, wer weiß, vielleicht gibt es nämlich keinen Mac-Client mehr von Skype. Weiß. Meinst du? Glaube ich nicht. Ich meine, können sie machen. Ich meine, wenn sie Skype zu ihrem eigenen Produkt machen, das dann, sie haben gesagt, glaube ich, sie wollen das in MSN und sowas einbinden, also in ihren eigenen Messenger, damit bräuchten sie den Skype-Messenger nicht mehr, der würde dann wegfallen und dann gibt es für Mac kein Skype mehr. Also für Windows natürlich dann auch nicht, weil die ganzen Skype-Leute... Gibt ja dann den Messenger, ja. Ja, die können ja ganzen, wenn sie wahrscheinlich so machen, dass die ganzen Leute sich damit ihrer Skype-ID auch in MSN einloggen können, ist ja eh das Gleiche dann, sozusagen, weil du kannst schreiben und du kannst über Skype in Anführungszeichen MSN telefonieren. Und dann wird es auf dem Mac halt kein Skype mehr geben, zum Beispiel. Und auf dem iPhone und was weiß ich wo noch. Ja, ich könnte mir auch gut vorstellen, dass der MSN Messenger irgendwie aufgelöst wird, dass Skype aufgelöst wird und das wird dann so ein Mischmasch-Produkt. Ja, ich meine, Messenger hat die Funktionalität ja schon. Zwar richtig scheiße, aber es hat die Funktionalität. Man kann ja Videochat und normalen Sprachchat machen und ich denke, das wird dann einfach nur der Video- und Sprachchat aus MSN wird dann praktisch durch Skype ersetzt, durch die Infrastruktur und die bessere Technik. Und dadurch wird wahrscheinlich der Client sterben und wird auch. Ja. Müssen wir nach einer neuen Alternative umsehen, wie wir diese Rockers aufnehmen. Man kann über MSN echt chatten, per Video und so. Ja, habe ich früher gemacht. Echt? Ja? Das sehe ich hier gar nicht mehr bei mir. Also, ich habe jetzt seit Jahren keinen richtigen MSN-Client mehr von der Nase gehabt. Deswegen kann ich dir auch jetzt nicht sagen, ich weiß gar nicht, wie der MSN-Client jetzt momentan aussieht. Beziehungsweise ist ja, glaube ich, jetzt Windows Live Messenger sowieso, nicht mehr Microsoft, nicht mehr MSN. Ja, genau, Windows Live Messenger heißt das Ding. Ich habe auch da irgendwie schon ewig kein Update mehr geladen, aber gut, ist eigentlich auch egal. Das ist Windows, das kommt erst mit dem nächsten Service Pack. Naja. Naja. Der Windows Live Messenger, ja, ich bin mal gespannt, was das halt bedeutet. Was bedeutet das Ganze für die Xbox etc.? Ja, bin ich auch gespannt. Also ich könnte halt wirklich davon ausgehen, dass Skype dann so, wie wir es jetzt kennen, einfach verschwindet und dann einfach irgendwann das mit eingebaut wird. Ich meine, ich fand es ja Skype oder so nicht immer optimal. Vor allen Dingen hier, dass sie gesagt haben, mittlerweile, wenn man zu dritt irgendwie eine Konferenz hat und sich alle drei Leute sehen wollten, kostet es mittlerweile Geld und so ein Scheiß. Naja, aber dieses Premium-Feature, was du dann kaufen musst oder so. Naja, das ging vorher umsonst, dann ging es eine Zeit lang halt nicht, dann ging es halt doch wieder oder so. Keine Ahnung, finde ich irgendwo ein bisschen blöd. Da ist keine eingefahrene Linie oder so, wo man sagen kann, okay, das ist jetzt halt so und das bleibt jetzt auch so. Nee, ist echt schade. Aber man muss ihn halt trotz der vielen ich meine, es ist trotzdem irgendwo ganz im Hintergrund eine ganz schrottige Software, aber sie funktioniert halt trotzdem immer noch am besten von den ganzen anderen Alternativen in Sachen Audio und Video auf jeden Fall. Ja. Ich weiß nicht, woran es liegt, aber Skype wird halt auch immer noch auf der ganzen Welt wahrscheinlich gegenüber allen anderen Software-Möglichkeiten, die auf dem Markt da rumschlungern, wahrscheinlich benutzt werden. Ja, klar. Ich meine, selbst im Firmenumfeld, wie oft hat man gehört, dass man jetzt eine Skype-Konferenz hat und keine Telefonkonferenz mehr. Ja. Und auch keine irgendwie Internet-Chat-Konferenz, sondern halt wirklich eine Skype-Konferenz. Es ist halt schon ein festgesetztes Markensymbol, was wahrscheinlich auch den Preis ausgemacht hat. Nicht wirklich die überragende Technik oder was weiß ich, weil gut ging es denen ja nicht in Sachen geldtechnisch und sowas. Aber ja, das ist halt ein Name irgendwie, der sich irgendwie festgesetzt hat. Ja, klar. Ja, deshalb, da werden wir noch einiges erleben. Ich meine, ich bin ja schon mal gespannt, wenn der Voice-Chat und so ein Zeug kommt für die PlayStation 3. Ja, wenn er kommt. Wenn er kommt. Wenn das PlayStation Network mal besser ist. Ja, da dann irgendwann. Ach, Freude. Ja, leider hat, naja, egal, lassen wir das Thema. Ja, ansonsten, was gäbe es noch zu erzählen? Timo? Nix. Also wir haben, also ich mir persönlich fällt nichts mehr ein. Ich bin am Ende meiner Weisheiten. Okay, das Einzige, was ich noch zu sagen hätte, wäre, glaube ich, man sollte vom letzten Rockcast die letzten 10 Sekunden von mir nicht anhören. Hast du noch mal reingehört? Ich habe nicht mehr reingehört. Ja, also ich höre ja praktisch, auf jeden Fall höre ich ja immer von jedem Rockers den Anfang bis Ende, weil ich ja da die Musik noch drunter mische und dran schneide. Ja. Das ist lustig. Ja, das werde ich heute nicht tun. Egal. Nee, was ich noch sagen könnte oder wollte, war, dass wir mittlerweile eine Unterkunft haben für die Gamescom und für die GDC. Ja. Für die praktisch die komplette Woche einfach. Genau, das heißt, wir können uns jetzt bald darauf konzentrieren, die Termine und überhaupt uns vorzubereiten auf die GDC sowie die Gamescom. Ja. Jetzt ich meine, wir haben ja schon fast Juli. Genau. Ne. Und 2 Wochen vorher geht's ja los mit den möglichen Terminabsprachen mit den Publishern, Entwicklern etc. auf der Gamescom. Genau, also Anfang August, Ende Juli, Anfang August geht's los und dann. Genau. Anfang August, Ende Juli, ja. Ja, da sind wir mal gespannt, was da noch auf uns zukommt. Wir müssen uns auf jeden Fall Gedanken machen, einen Plan zusammensetzen und ich denke, dass dieses Jahr noch erfolgreicher wird als letztes Jahr. Ja, das ist selbst wenn nicht. Ich meine, wir machen unser Zeug, wir werden unser Spaß haben und selbst wenn nur die Hälfte klappt, die wir uns vornehmen, hoffentlich klappt überhaupt irgendwas, was wir uns vornehmen, sag mal so, dann, das wird schon lustig. Ja, denke ich. Vor allen Dingen, da wir dieses Mal komplett da sind, komplett vertreten den ganzen Tag, etc. Ja, das gibt uns auch genug Zeit, irgendwie. Ich gehe sowieso stark davon aus, dass wir nach 2 Tagen sowieso schon alles 2-mal gesehen haben und dann haben wir immer noch 3 Tage und um nochmal alles zu sehen. Genau. Oder alles zu reviewen, wie auch immer. Ja. Und um spezielle Sachen rauszunehmen, rauszupicken, die man dann nochmal besuchen kann, nochmal genauer betrachten kann und so. Ja. Ja. Wir werden aber auf jeden Fall mittwochs gleich das Wichtigste uns vornehmen. Ja, sowieso. Wie immer halt. Also was heißt wie immer? Wie wir es jetzt erst machen dann. In NRW sind ja da noch keine Ferien, das heißt, wir haben noch Glück. Du meinst noch Ferien oder noch keine? Oder keine noch, mehr? Noch keine. Oder? Nee, warte. Ich glaube. Also es ist zum Ende Sommer. Die haben da erst. Ja, bei uns. Ja, bei denen auch, wenn dann. Also entweder sind sie in den Ferien. Glaub, die Ferien sind nee, ich glaube, das ist mitten am Anfang von den Ferien. Ich glaube, die haben nämlich erst am 27. Das zweifle ich irgendwie sehr stark. Ich kann es dir gerade nicht mehr sagen. Ich habe es aber die Woche noch irgendwann gesehen. Aber naja. Ja, ich gucke doch jetzt einfach mal gerade. NRW hat 2011 Sommerferien vom 25.07. bis 8.09. Nee, 6.09. Siehst du? Also ist mittendrin. Ja. Sagst du. Ja. Es hätte mich gewundert, wenn Ende August irgendwelche Sommerferien noch anfangen würden. Nee, Ende August nicht, aber aufhören. Ja, sag ich, das, was ich die ganze Zeit gesagt habe. Ja. Ja, sind wir mal gespannt. Auf jeden Fall, wenn wir da donnerstags dann die ersten Probleme haben. Da ja schon Ferien sind. Ja. Aber deshalb machen wir alles am besten direkt Mittwoch. Ja, am besten alles direkt Mittwoch. Genau, ansonsten, ich habe mich sogar diesmal besser vorbereitet und sage an dieser Stelle, wir, das Team von PV Games, präsentierten euch heute Rockers Folge Nummer 47. Wie schön ich das immer weiß. Kommen Sie wie gewohnt unter den Rockcast oder per Mail an. Timo, oder? Das aber. Ja, wir wünschen euch eine schöne Woche. Genießt den einen Feiertag und freut euch zusammen mit uns auf die Gamescom. Und schöne Ferien für die, die es jetzt schon haben. Kriegen werden. Ab 24 haben kriegen oder Ferien. Ich hab ne schüchterne Blase, was für ein Vorbild. Ich wohne noch bei Mama und weil ich kein Sex hab, werd ich nicht Papa. Ich bin der König der Nerds, Nerds, Nerds. Der erste Rapper mit Herz, Herz, Herz. Und jeder auch mit Hört, Hört, Hört. Ich sage yeah, wie yeah, yeah, yeah.